Israel und Palästina friedlich Seite an Seite. Noch vor wenigen Wochen hatte der amerikanische Präsident George Bush diese Vision vor der UN-Vollversammlung beschworen. In diesen Tagen wird klar, diese Vision war vor allem Illusion. Der Terror hat beide Konfliktparteien fest im Griff. Angesichts der endlosen Kette von Anschlägen und Vergeltung stecken auch die Vermittlungsbemühungen der Amerikaner in einer Sackgasse. Israel hat nach dem jüngsten Anschlag alle Kontakte zu Palästinenserpräsident Arafat abgebrochen. Das israelische Militär scheint weitgehend freie Hand zu haben. Aus Tel Aviv, Carsten Kühntop. Es war ein symbolträchtiger Akt und er zeigte, wer jetzt wieder das Sagen hat in weiten Teilen der Palästinensergebiete. Israelische Soldaten sprengten die Sendemasten des offiziellen Radiosenders Stimme Palästinas in Ramallah. Dann walzten Bulldozer ein Studiogebäude nieder. Damit nahm Israel Yasser Arafat praktisch die Stimme. Den palästinensischen Medien hatten die Israelis seit Jahren schon vorgeworfen, anti-israelische Hetze zu verbreiten, anstatt die Hörer zu Frieden und Koexistenz zu erziehen. Seit gestern Nacht läuft eine neue israelische Militäroffensive. Das Ziel? Die Zerschlagung der sogenannten Terrornetzwerke, die Festnahme militanter Palästinenser und die Beschlagnahme von Waffen. Einer der höchstrangigen palästinensischen Aktivisten, die israelische Soldaten dabei heute im Visier hatten, war Marwan Barghouti, Chef von Arafats Fatah-Bewegung im Westjordanland. In Ramallah durchsuchten Soldaten das Haus von Barghouti und besetzten es dann. Doch nur Barghoutis Frau und Kinder waren zu Hause. Der Politiker selbst hält sich schon seit einiger Zeit an anderen Orten auf, weil er befürchtet, von den Israelis liquidiert zu werden. Barghouti ist einer der beliebtesten Anführer dieser Intifada. In Israel liegt allerdings ein Haftbefehl gegen ihn vor. Barghouti soll Anschläge kleiner, bewaffneter Gruppen der Fatah koordinieren, werfen ihm die Israelis vor. An vielen Orten im Westjordanland gab es in der Nacht Truppenbewegungen. Im Gazastreifen besetzten Soldaten palästinensisches Gebiet im Süden. Die Armee errichtete überall im Gazastreifen Straßenbarrieren und Kontrollpunkte und teilte ihnen drei Teile. Gestern Abend hatten die Vergeltungsschläge begonnen. Mit schweren Luftangriffen israelischer F-16-Kampfbomber auf Einrichtungen der palästinensischen Sicherheitskräfte in Gaza-Stadt. Der Kontrollturm und die Radaranlagen des Flughafens von Gaza wurden völlig zerstört. Auch Ziele im Westjordanland wurden aus der Luft beschossen und bombardiert. Ein Sprecher von Ministerpräsident Ariel Sharon erklärte, man habe nicht die Absicht, Yasser Arafat zu töten. Allerdings betrachte man den Palästinenserführer als nicht mehr relevant. Er dürfe Ramallah nicht verlassen. Das Sicherheitskabinett hatte in der Nacht beschlossen, alle Kontakte zu Arafat abzubrechen. Da die Palästinenserbehörde nicht ihrer Verpflichtung nachkomme, den Terrorismus zu bekämpfen, werde Israel sich fortan selber verteidigen. Die Aktionen zur, so wörtlich, antiterroristischen Säuberung würden vervielfacht, sagte ein Sprecher. Ziel sei es, die Infrastruktur der militanten Gruppen zu zerschlagen. Die Palästinenser fassen die israelische Politik gegenüber Arafat und die Militäraktionen als Kriegserklärung auf. Ein Berater von Arafat erklärte, Sharon habe einen Krieg gegen das palästinensische Volk begonnen, der die Region immer tiefer in die Gewalt und Eskalation treiben werde. Carsten Kühntop aus Tel Aviv. Der Palästinenserpräsident scheint also isoliert. Doch schwierige politische Situationen sind nichts Neues für Yasser Arafat. Seit Jahrzehnten muss er sich nicht nur in Verhandlungen mit Israel behaupten, sondern gleichzeitig immer auch im eigenen Lager gegen die Widersacher von Hamas und Dschihad. Mehr zu diesen Gruppen aus Amman von Birgit Kaspar. Ihre Ideologie ist radikal islamistisch. Sie bekämpfen Israel und doch sind sich die Hamas und der islamische Dschihad gar nicht so ähnlich. Der islamische Dschihad ist die kleinere von beiden Organisationen. Sie tritt wesentlich weniger öffentlich auf und beschränkt sich in erster Linie auf den paramilitärischen Widerstand gegen die israelische Besatzung. Der von Teheran nicht nur finanziell unterstützte Dschihad strebt die Zerschlagung ganz Israels an und will im historischen Palästina einen islamischen Staat nach dem Modell des Iran errichten. Über die Anhängerzahlen der Organisation, die von Beobachtern als bedeutend unprofessioneller eingestuft wird als die Hamas, lässt sich wenig Genaues sagen. Man geht davon aus, dass es sich um einige hundert aktive Militante handelt. Das politische Hauptquartier des Dschihad liegt in Damaskus. Insofern ist die von Arafat angekündigte Schließung der Büros und Institutionen des islamischen Dschihad sehr relativ zu sehen. Arafats Sicherheitskräfte können nur gegen die Militanten selbst und ihre Netze vorgehen, die sich aber größtenteils schon im Untergrund befinden. Anders ist das bei der Hamas. Die 1987 von Sheikh Yassin begründete Organisation hat drei Flügel: den politischen, den sozialen und den militärischen, bekannt unter dem Namen Izzedine el-Qassam-Brigaden. Ein großer Teil der Popularität von Hamas, die derzeit Umfragen zufolge um die 30% liegt, ist in ihren sozialen Aktivitäten begründet. Das sind beispielsweise Schulen, Krankenhäuser, Armenspeisungen sowie ein Netz kleinerer Institutionen oder auch nur einzelner Mitarbeiter, die sich im lokalen Bereich, vornehmlich in Flüchtlingslagern, um die Belange der verarmten Bevölkerung kümmern. Es handelt sich also hierbei nicht ausschließlich um formalisierte Büros, die man einfach so schließen könnte. Kommt hinzu, dass die palästinensische Autonomiebehörde theoretisch zumindest einen Ersatz für diese sozialen Funktionen der Hamas schaffen müsste. Das dürfte in der derzeitigen Situation schwerlich machbar sein. Die Hamas, die ihre Basis und die meisten Unterstützer im Gazastreifen hat, verfügt über eine geschätzte Anzahl von um die 1000 überzeugten Mitgliedern. Darüber hinaus gibt es aber Zehntausende Sympathisanten, die nicht alle unbedingt von den Operationen des militärischen Flügels begeistert sein müssen. Das liegt an der dreigeteilten Struktur der Organisation, die sich über Spenden aus dem arabischen, aber auch aus dem westlichen Ausland finanziert und außerdem vom Iran sowie Saudi-Arabien Zuwendungen erhalten soll. Auch die Hamas strebt politisch ein Ende des Osloer Friedensprozesses an, sowie die Befreiung Palästinas vom Meer bis zum Jordan. Die Hamas-Führung in den Palästinensergebieten selbst hat sich dabei aber als deutlich flexibler und kompromissbereiter gezeigt als die Exilführung, die zwischen Syrien, Iran und Katar pendelt. Und auf diese Exilstruktur hat Arafat ebenfalls keinen Einfluss. Birgit Kaspar aus Amman. In Washington konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Beobachter heute Nachmittag auf zwei Ereignisse. Zum einen wurde das mit Spannung erwartete Video veröffentlicht, das nach Ansicht der Regierung in Washington die Schuld von Osama bin Laden an den Anschlägen vom 11. September beweist. Zum anderen verkündete Präsident George Bush die Absicht der Vereinigten Staaten, den sogenannten ABM-Vertrag zu kündigen, ein fast 30 Jahre alter Vertrag zur Raketenabwehr, geschlossen mit Russland bzw. der damaligen Sowjetunion. Über beides wollen wir nun mit unserem Korrespondenten in Washington, Siegfried Buschlüter, sprechen. Herr Buschlüter, fangen wir mal mit dem ABM-Vertrag an. Wie hat George Bush diese Absicht der Amerikaner denn begründet? Damit, dass der ABM-Vertrag, Herr Remme, seine Regierung daran hindere, Möglichkeiten zu entwickeln, das amerikanische Volk vor künftigen Raketenangriffen von Terroristen und Schurkenstaaten zu schützen. I have concluded the ABM-Treaty. Hinders our government's ability to develop ways to protect our people from future terrorists or rogue state missile attacks. Er hat daran erinnert, dass der 1972 geschlossene ABM-Vertrag, der damals von Nixon und Brezhnev unterzeichnet wurde, dass dieser Vertrag in einer anderen Welt, zu einer anderen Zeit geschlossen wurde, zu einer Zeit, da eben die USA und die damalige Sowjetunion sich noch gegenseitig mit Atomwaffen bedrohten, mit der gegenseitigen Zerstörung Abschreckung betrieben hätten. Und heute, so sagte Bush, komme die größte Bedrohung von Terroristen, die eben ohne Warnung zuschlagen, und von Schurkenstaaten mit Waffen, Vernichtungswaffen. Und er könne nicht zulassen, dass die USA durch einen Vertrag daran gehindert würden, eine effektive Verteidigung gegen derartige Raketenangriffe zu entwickeln. Hatte denn der Vertrag 30 Jahre, ist er alt, denn zum Schluss noch einen praktischen Nutzen, oder war das lediglich praktisch eine Art Fessel, die beiden Seiten angelegt wurde? Ein Nutzen sicherlich aus der Sicht der Russen und auch aus europäischer Sicht, weil er einen Eckstein der Rüstungskontrolle darstellte. Aus amerikanischer Sicht war er mehr ein Hindernis, weil er die Amerikaner an Tests gehindert hat. Die Amerikaner versuchen seit einiger Zeit, über den Rahmen des ABM-Vertrages hinauszugehen, Tests durchzuführen, die im Widerspruch mit diesem Vertrag stehen. Und deswegen hat Bush nun beschlossen, diesen Vertrag aufzukündigen. Und zur Folge wird es haben, dass er in 6 Monaten, das ist die Kündigungsfrist, dann diese Tests durchführen kann, um zu sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Nun kam das nicht aus blauem Himmel. Man hat auch mit Russland sicherlich gesprochen über diese Absicht. Das Thema ist seit längerem in der Diskussion. Hat man mit Russland eine Übereinkunft geschlossen? Ist das sozusagen in Übereinstimmung geschehen? Bush hat es zumindest angedeutet. Er hat wörtlich gesagt, Putin und er hätten sich darauf verständigt, dass die Aufkündigung des ABM-Vertrages in keiner Weise das neue beiderseitige Verhältnis oder Russlands Sicherheit unterminieren würde. Putin and I have also agreed that my decision to withdraw from the treaty will not in any way undermine our new relationship or Russian security. Und mit dem neuen beiderseitigen Verhältnis, Herr Remmer, meint Bush ein Verhältnis, das an die Stelle der gegenseitig garantierten Zerstörung tritt. Er spricht von einem neuen strategischen Verhältnis. Das ist noch nicht ganz ausformuliert. Aber es geht auch darum, dass die strategischen Atomwaffen auf beiden Seiten reduziert werden. Bush hat noch einmal die Absicht der USA bekräftigt, die strategischen Atomwaffen bis auf 1.700 bis 2.200 zu reduzieren. Und er hat darauf hingewiesen, dass es im Rahmen der NATO ein neues Verhältnis zu Russland geben wird. Trifft diese Absicht von George Bush auf uneingeschränkte Zustimmung in der politischen Szene in Washington oder gibt es da auf Seiten der Demokraten zum Beispiel auch Kritiker? Letzteres vor allem, die sich schon geäußert haben. Joe Biden, der Vorsitzende des Außenpolitischen Senatsausschusses, hat heftige Kritik daran geübt und Tom Daschle ebenfalls, also prominente Demokraten, außerdem Zeitungen wie die New York Times, haben heute schon sehr kritisch angemerkt, dass hier ja ein Eckpfeiler der Rüstungskontrolle ohne Not aufgegeben werde. Dann kommen wir jetzt auf das Video zu sprechen, das Video, das angeblich die Schuld Osama Bin Laden beweisen soll. Wie stark halten Sie die Beweiskraft, nachdem Sie es gesehen haben? Also bei diesem Video sieht man Osama Bin Laden, wie er von den Anschlägen erzählt und so, als wenn er davon wusste oder zumindest gewusst hätte. Das Video ist einen Monat nach den Anschlägen aufgenommen worden. Man könnte also theoretisch sagen, da wusste er ja schon, was geschehen ist. Aber wenn man voraussetzt, wie die amerikanische Regierung, dass Osama Bin Laden in der Tat davon erzählt, was er vor den Anschlägen wusste, und Osama Bin Laden ist an einigen Stellen sehr deutlich mit konkreten Details zu hören, dann kann man nur sagen, er wusste von den Anschlägen, er wusste von der Planung. An einer Stelle, und die möchte ich kurz einspielen, erzählt er wörtlich, Osama Bin Laden sagt, wir hatten vorher die Zahl der Toten berechnet aufgrund der Position des Turms, also der Twin Towers in New York. Wir gingen von 3 bis 4 Stockwerken aus, die wahrscheinlich einstürzen würden. Ich war sehr optimistisch, sagt er, aufgrund meiner Erfahrung. Das Feuer, das durch das Flugbenzin ausgelöst würde, würde die Eisenstruktur des Gebäudes zum Schmelzen bringen. Was wir hofften, war, dass der Turm da, wo das Flugzeug aufprallt, einstürzen würde und darüber hinaus. Osama Bin Laden ist nur sehr schwer zu hören, Herr Remme. Die Übersetzung lief in Untertiteln, aber diese Passage war deutlich und ich würde sagen, aus Sicht der amerikanischen Regierung eindeutig. Nun spielt auch in einem solchen Krieg die Propaganda eine Rolle. Sie hatten nun noch nicht viel Zeit, dieses Video zu analysieren. Es ist jetzt seit kurzem auf dem Markt. Haben Sie den Eindruck, das könnte tatsächlich Kernstück einer Art Anklage später sein oder gehört das in den großen Zusammenhang Propaganda? Ich würde sagen, es bestätigt die Ansicht der amerikanischen Regierung. So hat sie sich auch nach der Ausstrahlung des Videos geäußert. Sie bestätigt das, was die amerikanische Regierung schon vorher wusste und gesagt hat. Der Verantwortliche für diese Anschläge ist Osama Bin Laden. Auf diesem Video macht er noch einmal überdeutlich, dass er nicht nur von der Planung wusste, sondern dass er für diese Planung verantwortlich war. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen aus Washington, Siegfried Buschlüter. Zur aktuellen Lage in Afghanistan selbst nun Informationen von Sabine Porn aus Islamabad. Haben Sie am Ende verhandelt, um Zeit zu gewinnen? Konnten die Anführer der Terrororganisation Al-Qaida die Feuerpause zur Flucht nutzen? Fest steht jedenfalls, 2 Ultimaten sind verstrichen, es ist nichts geschehen und es gibt auch keine Anzeichen für eine Kapitulation. Im Gegenteil. Ein Sprecher der Anti-Taliban-Allianz will Funksprüche der Kämpfer Osama Bin Ladens abgehört haben. Wir geben nicht auf, wir harren aus, wir sterben lieber den Märtyrertod, so die Worte der Männer. Nun war ohnehin völlig unklar geblieben, wer auf Seiten der Al-Qaida eigentlich verhandelte. Es seien die afghanischen Kämpfer, so wurde vermutet, die kapitulieren wollten, nicht aber die Söldner aus den arabischen Staaten. Denn von den sogenannten Hardlinern weiß man, dass für sie eine Aufgabe ebenso wenig in Frage kommt wie für die Führer und Osama Bin Laden selbst. Und so liegt Tora Bora weiterhin im Bombenhagel und die Ostallianz setzte ihre Bodenoffensive fort. Nachdem heute wieder die Gerüchteküche brodelte um die alles und alle bewegende Frage, ist er noch in Tora Bora oder bereits über alle Berge, hat die Regierung in Islamabad erklärt, ihr sei nicht bekannt, dass der Top-Terrorist bereits vor 10 Tagen nach Pakistan geflohen sei. Die amerikanische Zeitschrift The Christian Science Monitor hatte dies berichtet und sich dabei auf einen hohen Al-Qaida-Kämpfer berufen. 2-mal habe Bin Laden während des heiligen Monats Ramadan die Bergfestung verlassen. Einmal, um sich mit Mullah Omar in der Nähe von Kandahar zu treffen und dann vor einer guten Woche, um nach Pakistan zu fliehen. Paschtunische Stammesführer hätten ihm an der Grenze geholfen. Auch die Regierung von General Musharraf weiß natürlich, wie durchlässig und unkontrollierbar weite Abschnitte sind. Doch umso nachdrücklicher beteuert man, es werden noch mehr Soldaten eingesetzt und jeder Verdächtige werde an der Grenze festgenommen. Hamid Karzai, der zukünftige Regierungschef, nutzte heute seinen ersten Besuch in Kabul für Gespräche. Er traf zunächst den noch amtierenden Präsidenten des Landes, Burhanuddin Rabbani, dem die Vereinbarung von Bonn so überhaupt nicht behagt. Aber trotz aller Kritik, so hatte dieser versichert, werde er das neue Kabinett unterstützen. Am Nachmittag dann konferierte Karzai mit seinen zukünftigen Ministern und am Abend soll er den Sondergesandten der Vereinten Nationen in Kabul, Vendrell, treffen. Sein erster Tag in der Hauptstadt begann und die ersten Schneeflocken fielen. Für die Afghanen ein gutes Omen. Aus Islamabad Sabine Porn. Zur Innenpolitik. Der Bundestag befasste sich heute unter anderem mit der Konjunktur. Die aktuelle Konjunkturschwäche kann niemand bestreiten, auch nicht die Bundesregierung. Die Zukunftsaussichten jedoch, die werden von Bundesfinanzminister Hans Eichel optimistisch gesehen. Er rechnet mit einer baldigen Überwindung der vorherrschenden Krisenstimmung. Die Opposition sieht das naturgemäß anders. Aus Berlin Volker Fintermer. Rot-Grün hat versagt, wir könnten's besser. Auf diese Schlagzeile ließe sich die Kritik der Opposition bringen, die in einer vom Wahlkampf geprägten Debatte die Koalition vorzuführen suchte. So attestierte FDP-Vize Rainer Brüderle der Koalition eine Verunsicherungspolitik, die letztlich für das schlechte Klima im Lande verantwortlich sei. Rente nach Kassenlage, immer neue Belastung für Bürger und Wirtschaft, Ökosteuer, Dosenpfand, Bauabzugsteuer sind Stichworte, die natürlich für kleine und mittlere Unternehmen besonders hart ein Klima schaffen, wo sie kein Vertrauen haben, wo sie nicht investieren. Notwendig seien dagegen der Verzicht auf die nächste Stufe der Ökosteuer, ein Vorziehen der Steuerreform und grundlegende Reformen im Arbeits- und Sozialrecht. Finanzminister Hans Eichel suchte diese Vorwürfe mit dem Verweis auf das Profilierungsstreben der Opposition zurückzuweisen, verwies erneut auf den Schuldenberg, den die Vorgängerregierung hinterlassen habe, und darauf, dass es zum Konsolidierungskurs keine Alternative gebe. 19 Milliarden Mark würden die Steuerreform und die Kindergelderhöhung den Bürgern im kommenden Jahr bringen, und schon jetzt gäbe es gute Signale. Es ist doch wahr, dass die Inflationsrate so runtergeht. Es ist doch wahr, dass die Zinsen ordentlich unten sind und nur wegen unserer Konsolidierungspolitik auch die Europäische Zentralbank diesen Weg gehen kann. Und es ist ja auch wahr, dass das Konsumklima in diesem Dezember deutlich besser ist als vor einem Jahr. Reden Sie das doch nicht klein. Insofern sei jeder weitere Aktionismus unangebracht, auch wenn die steigende Arbeitslosenzahl der Koalition Kopfschmerzen bereite. Wenn dem so sei, entgegnete CDU-CSU-Fraktionschef Friedrich Merz, warum dann habe der Kanzler die Verschiebung des nächsten Bündnistreffens auf das kommende Jahr zugelassen? Ich hätte gerne dafür eine Erklärung. Und wenn Sie hier keine abgeben, dann bleiben wir dabei, dass es in Wahrheit in Deutschland nur eine Person gibt, die in der Wirtschaftspolitik und in der Arbeitsmarktpolitik den Taktstock in der Hand hat. Und das ist nicht der Bundeskanzler, sondern das ist der Vorsitzende der IG Metall, der offensichtlich dafür gesorgt hat, dass dieses Bündnis für Arbeit nicht mehr zusammentritt. Trotz vordergründiger Entlastungen in einzelnen Bereichen würde die Steuerbelastung der Bürger insgesamt steigen und gleichzeitig die Ausrüstungsinvestitionen der Wirtschaft deutlich zurückgehen. Rot-Grün werde von daher keine Chance haben, aus der Wachstumsschwäche herauszukommen. Stattdessen flüchte sich die Koalition in fragwürdige Finanzierungsmodelle, kritisierte Merz etwa den Ablasshandel mit der Pharmaindustrie, die sich für 400 Millionen Mark von einer gesetzlichen Regelung freikaufen konnte. So kann man in diesem Lande nicht Politik machen. Wir sind keine Backschischrepublik, Herr Minister Eichel und Frau Ministerin Schmidt. Der parteilose Wirtschaftsminister Werner Müller wies jedoch die Angriffe von Merz als populistische Konfettitüte zurück, die jegliches wirtschaftspolitisches Konzept vermissen lasse. Die nüchterne Analyse lasse Rot-Grün aber keine Alternative, als mit den Versäumnissen der Vorgängerkoalition endlich aufzuräumen, auch wenn manches dabei langsamer vorankomme, als man es sich selbst erhofft hatte. Volker Fintermer war das und wir bleiben noch im Parlament. Diskutiert wird das umstrittene Zuwanderungsgesetz von Bundesinnenminister Otto Schily schon seit Monaten. Heute jedoch haben sich die Abgeordneten im Bundestag in erster Lesung mit dem Gesetzesvorhaben befasst. Doch wie zu erwarten war, allein durch den offiziellen Charakter wurden keine inhaltlichen Differenzen aufgelöst. Im Gegenteil, manch Beobachter wähnte sich mitten im Bundestagswahlkampf. Unsere Themen heute. Der Auftritt von Altbundeskanzler Helmut Kohl vor dem Parteispendenuntersuchungsausschuss, die Bundestagsdebatte zur Wirtschaftspolitik und die Haltung Israels gegenüber Palästinenserpräsident Arafat. Auch bei seiner vierten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss zur CDU-Parteispendenaffäre hat sich Altkanzler Helmut Kohl geweigert, die Namen seiner anonymen Spender zu nennen. Zugleich lehnte Kohl eine Vereidigung ab. Stefan Detjen kommentiert. Es war die letzte Chance. Alle hatten geglaubt, dass Kohl sie nicht nutzen und auch bei seiner vierten Vernehmung im Untersuchungsausschuss beinahe schweigen würde. Aber der alte Fuchs aus Oggersheim hat geredet. Knallhart. Kohl hat es wirklich getan. Endlich, endlich hat Helmut Kohl Namen genannt, Zahlen und Fakten. Fast zwei Stunden lang redete Kohl heute Tacheles. Gnadenlos hat der Altkanzler aufgedeckt, wer hinter den fiesen Kampagnen gegen ihn und die CDU steckt, nämlich linke Pressekonzerne, die SPD und Berliner Kreise bis hinauf zu Gerhard Schröder selbst. All das Geraune, die bösen Verdächtigungen haben jetzt ein Ende. Rücksichtslos hat Kohl heute gestanden, dass er all die Jahre nur ein Opfer war. Vorhang zu. Das war's mit dem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Mehr ist nicht zu sagen und nicht zu fragen. Die Wahrheit aber hat der Ausschuss auch in seinen mehr als 100 Sitzungen nicht herausgefunden. Nicht über Helmut Kohl und seine anonymen Spender und nicht über sich selbst. Denn das eint den dickköpfigen Kanzler und die selbsternannten Aufklärer des Untersuchungsausschusses. Der Weg zu echter Erkenntnis hätte Selbsterkenntnis vorausgesetzt. Dazu aber waren Kohl und der Untersuchungsausschuss bis zum Schluss gleichermaßen unfähig. Kohl hat sich in seiner kruden Privatmoral verbunkert, in der er sein Ehrenwort über das Recht stellt. Der Untersuchungsausschuss hat ein groteskes Illusionstheater zelebriert, in dem Parteipolitiker sich zu unabhängigen Richtern über ihre politischen Gegner aufschwingen. Der Preis dafür ist in beiden Fällen hoch. Kohl und das Parlament haben ihn mit einem Verlust an Würde bezahlt. Zum Ende fanden sich Kohl und die Ausschussmitglieder aller Lager heute in der denkwürdigen Einsicht vereint, dass ein politisches Gremium besser keine gerichtlichen Zwangsmittel anwenden sollte, um den Altkanzler zur Aussage über die Spendernamen zu zwingen. Hätte es die rot-grüne Mehrheit gewagt, auch nur ein Zwangsgeld gegen Kohl zu verhängen, wäre aus dem Untersuchungsspaß ja bitterer Ernst geworden. So weit wollte man nun doch nicht gehen. Es bleibt dabei, dieser Ausschuss war nichts als Theater. 5 Akte hat ein echtes Drama, 4-mal ist Kohl bei diesem Untersuchungsausschuss aufgetreten, zu mehr als einem Dramolett hat es nicht gereicht. Oder sollte da noch etwas folgen? Die Union hat vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt, um am Ende dieser Inszenierung auch noch Gerhard Schröder über das Parteivermögen der SPD befragen zu können. Bitte, bitte, Euer Ehren, das Gericht möge Gnade walten lassen und uns eine Fortsetzung dieser parlamentarischen Selbstentwürdigung ersparen. Die israelische Regierung hat alle Kontakte zu Palästinenserpräsident Yasser Arafat abgebrochen und ist mit Truppen in die Autonomiegebiete eingerückt. Israel macht Arafat für die jüngste Serie von Selbstmordattentaten persönlich verantwortlich. Reinhard Baumgarten kommentiert. Das Problem im Nahen Osten hat einen Namen, Yasser Arafat. Der 72-jährige Chef der palästinensischen Autonomiebehörde ist ein unverbesserlicher Guerillaführer, der sich wider alle Vernunft hartnäckig weigert, entschlossen gegen Terroristen vorzugehen. Israel könnte in Frieden leben, die Palästinenser hätten eine lichtere Zukunft, wenn Arafat den Terror unterbinden würde. Leider sind die Verhältnisse nicht so. Es ist wahr, Arafat gebietet über mehr als 2 Dutzend Geheim- und Sicherheitsdienste. Es trifft zu, dass er mehrere 10.000 Mann unter Waffen hat. Und es ist auch richtig, dass er Terroristen schlimmster Sorte frei herumlaufen lässt. Aber wer ernsthaft behauptet, Arafat habe die Lage im Westjordanland und im Gazastreifen noch unter Kontrolle, Arafat trage letztlich für jegliche von seinen Landsleuten verübte Terroraktion die Verantwortung, der macht sich und er macht anderen etwas vor. Wer den Terrorsumpf in den Palästinensergebieten wirklich trockenlegen will, der muss die Zuflüsse stoppen. Das ist nicht mit Bomben und Raketen zu machen, das geschieht nicht, indem palästinensische Häuser gesprengt und Bäume entwurzelt werden. Und es geschieht erst recht nicht, wenn gegen alle Vernunft und vor allem gegen geltendes internationales Recht in besetzten Gebieten Siedlungen ausgebaut werden, die den wenigen verbleibenden Lebensraum von 3 Millionen Menschen noch mehr beschneiden. Von George Bush stammt die Feststellung, 50% des weltweiten Terrorismus kommt aus dem Nahen Osten und ist zumeist im Zusammenhang mit dem ungelösten Palästinenserproblem zu sehen. Der US-Präsident hat das zum Beginn des von ihm angeführten Krieges gegen den internationalen Terrorismus gesagt. Damals ging es darum, arabische Staaten wie Ägypten, Saudi-Arabien und Jordanien mit ins gemeinsame Boot zu bekommen. Den hehren Worten, wonach ein unabhängiges Palästina Bestandteil der amerikanischen Vision vom künftigen Nahen Osten ist, hat Bush bislang keine Taten folgen lassen. Ernüchterung, ja Frust macht sich breit in der arabischen Welt. Sind also die Amerikaner wieder einmal schuld, weil sie in Untätigkeit verharren und die Israelis gewähren lassen? Die arabischen Medien wollen das gern glauben machen, denn Schwarz-Weiß-Malerei wird von beiden Seiten mit Schwung betrieben. Arafat hat die Intifada nicht initiiert, Arafat ist vor 15 Monaten auf einen fahrenden Zug aufgesprungen, weil er sich vom sogenannten Erfolg der ersten Intifada hat blenden lassen. Nun steht er da wie der Zauberlehrling, der die Geister nicht mehr los wird, die er aus Dummheit und Fehleinschätzung gefördert hat. Hinzu kommt, einmal mehr hat er sich auch von den Durchhalteparolen und Ermutigungen seiner arabischen Brüder verführen lassen. Und nun Ausgangssperre für Arafat und dessen Kaltstellung. Wer Arafat beseitigt, politisch oder physisch, der riskiert mehr als nur Terroranschläge, der riskiert einen Krieg, einen Bürgerkrieg. Niemand hat ein Rezept für die Zeit nach Arafat, am wenigsten Ariel Sharon, der gemeinsam mit Arafat alles in seiner Kraft Stehende tut, um die Verträge von Oslo, um den gesamten Friedensprozess zunichte zu machen.